herzlich willkommen zum Uncast Episode 533. Neues bei Amazon. Ja. Und wie viel Neues bei Amazon kommt, das ist ja unglaublich. Ja, da hat mich mal wieder das so richtig überrascht. Ich habe vorher nichts davon mitbekommen. Ihr? Es gibt eine ganze Reihe an neuen Echos. Eigentlich sind alle Echos komplett neu aufgelegt worden. Da komme ich im Einzelnen noch dazu mit ein paar sehr, sehr spannenden Funktionen. Und neue Fire TV Sticks kommen mit mehr Leistung, mehr Power. Die wird offenbar gebraucht für noch was anderes von Amazon. Doch eins nach dem anderen. Zuerst mal die neuen Amazon Echo Geräte. Ja. Da gibt es eine komplette Designänderung. Die sind jetzt alle rund. Ja, so eine Kugel, die man da hinstellen kann. Ja, ein bisschen abgeschrägt natürlich, damit die nicht rumrollen. Ja. Aber ein runder Ball, das repräsentiert jetzt alle Echos. Ja. Die Dots sind natürlich etwas kleiner. Ja. Und gibt es einmal mit Uhr und einmal ohne Uhr. Dann gibt es in den USA allerdings nur die Echo Dots für Kinder mit lustigen Motiven drauf. Schade, dass die nicht in Deutschland gibt. Naja, egal. Es gibt neue Echo Shows. Genau, oder ein neues Echo Show. Das Echo Show 10. Mhm. Mit einem 10,1 Zoll Display. Ja. Dreifach Lautsprecher. Anordnung, ja. Und, jetzt haltet euch fest, die Besonderheit, vielleicht sage ich noch vorher, 13 Megapixel Kamera, das heißt, man kann jetzt richtig genial Videochat machen, Aufnahmen machen, beziehungsweise Fotos machen, wunderbar. Das vorher mit diesen 2 Megapixel, das war ja furchtbar. Aber die Besonderheit daran ist, dass in diesem Gerät ein Motor eingebaut wird, ist der das Display dreht. Und zwar genau in die Richtung, aus der ihr sprecht. Das geht dann auch für zum Beispiel Videochats. Das Display folgt euch also, wenn ihr durch den Raum läuft. Ja, dreht es entsprechend, ja, sich. Also das heißt, wenn ihr hinter das Gerät läuft, dann geht es auch nach hinten. Das 360 Grad rotiert das Ganze. Ja. Und das Display verfolgt euch sozusagen, ja, so dass ihr dann auch sowohl alles seht, als auch gesehen werdet von der Kamera, wenn ihr einen Videochat zum Beispiel aktiviert habt. Das ist mal eine richtig geniale Verbesserung. Das ist genau das, was ich mir immer gedacht habe, ja toll, jetzt habe ich den Echo, ja, jetzt Echo Show steht bei mir auf dem Tisch, ne, lege ich mich mal so ein bisschen, ne, so hin, ja, und schon, ja, Display, kann man vergessen, sehe ich gar nicht mehr, ne, weil das Display in die andere Richtung zeigt, ja, wunderbar. Hier ist das natürlich eine fantastische Geschichte, vor allem auch, wenn mehrere Personen im Raum sind und jemand spricht den Echo an und dann dreht sich der Echo, das Display dreht sich der Echo zu der Person, so dass der eben das Display besser sehen kann. Ja. Das finde ich wirklich fantastisch. Und das ist eine ganz neue Benutzungsgefühl von diesem Gerät. Ja. Man hat das Gefühl, das Gerät kümmert sich mehr um einen. Ja. Wenn es die Aufmerksamkeit bekommt, dann, ja, man guckt ja auch in die Richtung, wenn jemand mit einem spricht, dann guckt man nicht einfach in eine andere Richtung und so, lass den mal reden, ne? Pff, ne? Sondern man dreht sich zu dem um und guckt den an. Genau das könnt ihr jetzt hier bei, ist das hier bei Amazon nicht könnte, sondern ist das hier bei dem Echo 10 der Fall. Was Amazon machen könnte, wäre zum Beispiel noch so, diese, so ein lustiges Gesicht oder so im Standby-Modus, ne? Auf dem Bildschirm zeigen oder auch ein richtiger Avatar. Ja. Aber das wäre wahrscheinlich wieder nur was für Japan. Ne. Dort sind die Leute ja vernünftig, ne, und finden es dann noch cool. Und dann wäre das natürlich eine schöne Sache. Also so eine Virtual Person installieren auf dem Echo, warum sollte das nicht möglich sein? Und die Folge dann eben auch entsprechend, wo man ist mit dem Blick sozusagen. Also ich find's super, ja. Billig ist dieser Echo Show 10 nicht, aber das ist man ja von den Echo Shows eigentlich auch gewohnt, bis auf den Echo Show 8 bzw. 5 vielleicht. Der Echo Show 10 ist bei $250 eingepreist, wird also bei uns auch 250 € kosten. Ich habe die Mail schon bekommen. Auf Amazon sehe ich jetzt diese Geräte noch nicht, da sehe ich nur die alten Echos. Aber wie gesagt, ich habe schon eine offizielle Mail von Amazon Deutschland bekommen, wo diese auch schon vorgestellt werden. Ja. Und diese Liste finde ich wirklich auch sehr beeindruckend, muss ich sagen, weil es eben eine komplett andere Aufmachung ist, als man das bisher eben hier gesehen hat bei diesen Geräten. Und ja, mal gucken, ich rufe gerade mal die Mail hier auf. Na, wo haben wir sie denn hier? So, genau, der neue Echo Dot. Also es gibt zunächst mal, wie gesagt, diesen Echo Show 10. Dann gibt es den Echo Dot, der ist jetzt rund wie eine Kugel. Dann der normale Echo, ebenfalls rund wie eine Kugel, ein bisschen größer natürlich. Dann auch der Echo Dot mit Uhr, tatsächlich auch Kugel, aber eben auch ein Uhr-Display integriert vorne. Und außerdem gibt es noch neue Blink-Outdoor- und Indoor-Kameras und dann eben die neuen Fire TV-Sticks auch. Ja, Fire TV, einmal der normale und dann einmal mit Light. Light ist hat einfach auf der Fernbedienung keine Laut-Leiser-Tasten und keine Stummschaltetaste. Ansonsten ist das aber identisch, das Gerät. HD-Streaming, Dolby Atmos, inklusive Fernbedienung. Und wie gesagt, da unterscheiden sich die einen natürlich mit und andere ohne Fernbedienung. Ohne TV-Funktionssteuerung. Genau, so. Also wirklich Wahnsinn, ja, was da ankommt. Aber das Besondere halt, Achtung, für die Fire TVs ist, warum kommen hier Fire TV-Sticks raus, die eigentlich sich von den Vorgängern nur durch größere Leistung unterscheiden, das ist doch sinnlos. Also es gibt keine Funktionen mehr. Oder jedenfalls nichts, was auch sonst ginge auf den anderen. Ja. Es gibt zwar tatsächlich neue Funktionen, die gibt es aber auch für die anderen Fire TV Sticks, so wie ich das verstanden habe. Es gibt nämlich ein Software-Update demnächst, wo die Sprachsteuerungsfunktionen sehr vertieft werden, sehr viel verstärkt werden, viel mehr Möglichkeiten gibt es. Es wird auch Streaming als bevorzugtes Medium, zum Beispiel der TV, möglich sein. Das heißt, man kann zum Beispiel dann sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel die Nachrichten sehen will, dann soll automatisch das TV-Gerät angehen und eben die Nachrichten vorspielen. Das geht dann mit dieser Software ebenfalls. Coole Sache. Jetzt ist aber die Sache, wieso also hier eine Leistungssteigerung? Ist ein neuer Quad-Core-Prozessor drin, ist eben viel schneller und hat mehr Power. Auch, ich glaube, auch der Speicher wurde ausgebaut. Ja, das kommt einfach daher, weil Amazon startet ebenfalls einen neuen Gaming-Streaming-Dienst. Ihr habt richtig gehört, Game-Streaming-Plattform Luna heißt die. Ich musste da sofort an Sailor Moon denken. Ja. aber Luna ist wirklich eine Antwort auf Google Stadia und Xbox xCloud und geht dir direkt dagegen vor. Erste Tests von Leuten, die da im Vorfeld das schon probieren konnten, sind eigentlich relativ gut ausgefallen. Der Controller kostet 49,99. Ja. In der Early Access Phase. Der Service selbst kostet 5,99 € monatlich. Ob es da in Zukunft Vergünstigungen für Prime-Kunden gibt, steht noch nicht fest. Kann ich mir aber durchaus vorstellen. Man kann auf zwei Geräten gleichzeitig spielen mit diesem Abo-Service. Und momentan gibt es mehr als 100 Spiele. Soll sich natürlich drastisch vergrößern in kurzer Zeit. Also 4K ist möglich mit 60 Frames pro Sekunde. Und es ist zum Beispiel jetzt dabei, zum Start Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale Innocence, The Surge 2, Creed und etliche andere und Brothers, The Tale of Two Sons wird ebenfalls vorhanden sein. Dann macht Amazon auch noch eine Partnerschaft mit Ubisoft und das wird schnell dazu führen, dass auch Titel wie Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 und Phoenix Rising hier zu spielen sind. Momentan, bevor ihr aber jetzt komplett auseinanderfliegt vor Begeisterung, ja, momentan ist der Dienst nur in den Vereinigten Staaten in der Startphase zu nutzen, denn klar, es gibt natürlich noch sehr viele Probleme bei dem Cloud Gaming. Das sage ich ja immer wieder. Das ist auch der Grund, warum ich kein Google Stadia genutzt habe. Erstmal, ich finde die Vorstellung, auf einem anderen Gerät zu zocken, außer auf der Konsole jetzt, finde ich auch ein bisschen komisch. Gut, auf dem Handy, klar, ne, als Handy-Game, aber das Problem ist da eben ein anderes. Das müssen ja Vollpreisspiele sein zu dem Geld. Es ist ja auch gedacht, auch fürs TV-Gerät. Ja, diese Spiele sind einfach nicht vernünftig zu spielen auf dem Smartphone. Ja, ich habe auch schon alles schon probiert, mal mit PlayStation Controller verbunden, ja, mit dem Smartphone, sogar die PlayStation lokal verbunden, ja, und mit dem offiziell erhältlichen mit dieser erhältlichen Lösung von Sony kann man also original quasi das Handy als Bildschirm benutzen, ja, und darauf richtig zocken. Ja. Dann habe ich so ein Mini-Bildschirm, spiel mit dem Controller davor. Da ist der Controller bei größer als der Bildschirm. Ja. Und da kommt kein so richtiges Gefühl auf für Spiele, die eben für 1080p oder eben jetzt hier 4K, ja, auf dem riesigen Fernseher gedacht sind. Versteht ihr? Da ist, nehmen wir mal nur mit der Schrift. Ja. Da steht was geschrieben. Das ist für die Entwickler gedacht, naja, so ein Standard-Gamer, ja, 40 Zoll mindestens, ne, Entschuldigung, 40, doch, wir sind ja schon so weit, 40 Zoll mindestens Screen, ne, ja, ich bin bei der 55 und ja, dann, ne, ist es so ganz klein, ist es da zu lesen, ne, so Minischrift, okay. Wenn ihr jetzt nur 10 oder 15 Zoll runter geht, könnt ihr die Schrift nicht mehr lesen. Dann müsst ihr aufstehen, ja, an den Fernseher laufen, dann seht ihr da Pixel, okay, aber vielleicht könnt ihr es noch entziffern. Ja. Ist nun mal so, ganz einfach. Und bei den Smartphones, ja, dann kann man es gleich vergessen. Spiele, die für einen riesigen Fernseher gedacht sind, sind eben nicht praktikabel auf dem Smartphone. Punkt aus, Ende, da kann man machen, was man will. Ende. Ja, also von daher ist diese Portabilität immer sehr zweifelhaft. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Hier, das Ding wird auch auf dem iPhone laufen. Ja, genauso selber. Was nützt man diese Valhalla Creed oder Assassin's Creed Valhalla? Was nützt man das auf einem kleinen Smartphone-Bildschirm oder Far Cry 6? Muss ich auf Pixel schießen oder was? Ne? Kann man vergessen. Was ich damit sagen will, ist, ich möchte die Spiele auf einer Konsole zocken. Das kann ruhig ein Streaming-Service sein, aber die muss genau auf meiner PS4 beziehungsweise jetzt bald dann auf meiner PS5 laufen. Dort muss Luna laufen, dort muss Stadia laufen, dort muss alles laufen, weil dort zocke ich und sonst nirgends. Dort werden vernünftige Spiele gezockt. Ja, so sieht's aus. Und das ist mein Problem, sage ich mal. Ja. Andere Leute haben ganz andere Probleme, die sagen vielleicht, ach was, ne? Der Rio schon wieder, das ist doch egal, ne? Ich will die Games auf dem Smartphone zocken, ja, auf meinem Computermonitor oder sonst irgendwo, ne? Computermonitor lasse ich mir noch gefallen, ne? Aber, ne, also überall möchte ich die zocken, ja, lass den mal schwafeln. Okay, gut, anderes Problem. Latenzzeiten, ja, wie ich schon oft gesagt habe, da müsst ihr dann auch entsprechend die Spiele zocken, die eben nicht so kritisch sind. Ich bin zum Beispiel noch sehr, sehr, sehr skeptisch, was zum Beispiel Far Cry 6 betrifft, auf so einem Streaming-Service wie Luna. Das muss man erstmal beweisen. Und natürlich ist da auch Amazon deswegen auf einer vorsichtigen Seite und macht jetzt erstmal in einem kleineren Gebiet, ne, den Start. USA, damit die eben mal gucken können, wie sich dort verhält. In Europa gibt es ja durchaus große Unterschiede. Gut, gibt es in den USA auch, aber wie gesagt, es wird wahrscheinlich auch dort, ne, die schreiben zwar hier in den USA, aber wo genau in den USA die Dienste starten, das weiß man nicht. Ja. Wäre unwahrscheinlich, dass das flächendeckend startet. Und hier ist es eben so, dass es doch große Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Ländern. Die einen haben einen sehr hoher Breitbandausbau, die anderen haben einen sehr geringer Breitbandausbau erstmal. Und das heißt, was wir hier brauchen für das Game ist Power, eine super geniale Internetverbindung, ja, mit geringen Latenzzeiten, und da fängt es schon an. Breitband alleine ist halt auch nicht ausreichen, sondern die Latenzzeiten müssen eben auch stimmen. Viel, viel Arbeit, viel, viel Optimierung ist da möglich, und dann ist es natürlich verständlich, dass die erstmal woanders starten. Gefällt mir nicht, ja, ich würde es gern schon ausprobieren, geht aber nicht, kann ich nachvollziehen. Gut, also das ist meiner Meinung nach ein richtiger Hammer gewesen, diese Woche, was da auf einmal so aufgetaucht ist, ja, das hat mich wirklich gewundert. Und was hat das mit dem Fire TV zu tun? Ja, ganz klar, ne? Was der Chromecast für Google ist, ist natürlich Fire TV für Amazon. Dort wird Luna laufen drauf. Und ich denke, dass das auch der Hintergrund ist, dass da dann stärkere, schnellere Fire TV Sticks herauskommen, die eben mehr Daten verarbeiten können und auch eine bessere WLAN-Anbindung haben. Das ist ja auch ein Nadelöhr unter Umständen. Hier werden dann Dual-Antennen drin sein in diesen Fire TV Sticks, die wesentlich verbesserte Verbindung gewährleisten. Ja. Und das läuft dann eben über einen Fire TV. Was wird noch unterstützt? Ja. Also momentan ist es so, dass Fire TV, Desktop-Computer und einige mobile Plattformen unterstützt werden. So wie ich das jetzt gelesen habe, wird am Anfang auf jeden Fall erstmal nur iPad und iPhone unterstützt. Kein Android momentan. Kein Android, ihr habt es richtig gehört. Wie gesagt, ist jetzt eine Testphase, eine frühe Testphase. Das ist meiner Meinung nach schon etwas unglücklicher, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber auch hier möglicherweise der Hintergrund, eine überschaubare Anzahl von verschiedenen Geräten, während wenn die jetzt gesagt hätten auf Android-Geräten, dann hätten sie dasselbe machen müssen, wie auch Google mit Stadia gemacht hat, nämlich nur wenige Android-Handys am Anfang eben zu nutzen zu lassen, und das heißt auch wieder bei vielen dann, dass das dass der Dienst erst schon gleich von Anfang an abgemeldet ist. Na, wenn die hier jetzt sagen, beim Start, naja, jetzt erstmal iPad, irgendwann kommt dann auch Android. Ja, ist nicht schön, aber auch hier wiederum verständlich, dass die möglichst wenig quasi verschiedene Geräte haben, damit sie überblicken können, wo Probleme auftauchen können. Und es wird massiv Probleme geben. Das wird Amazon auch lernen. Das hat auch Google gelernt. Der kann nicht davon ausgehen, dass es einfach so, dass man einfach so jeden mit Streaming Gaming erreichen kann. Ja, also ich meine, auch noch hier in Deutschland gibt es Gebiete, da das sind die Leute mit unglaublich schlechten Verbindungen im Internet. Da frage ich mich, wie geht das überhaupt? Die können doch gar kein, die können auch keine PS5 vernünftig nutzen. Ja, die, schon mit der PS4 gibt es Probleme. Da kauft man sich ein Spiel und bevor man da online gehen kann, muss man erstmal ein Update von 20, 30 Gigabyte ziehen. Ja, das dauert bei den Leuten Wochen. Ja, es ist unfassbar. Dass es sowas noch gibt, ist eigentlich ziemlich schäbig, aber es ist ja auch schon was auf den Weg gebracht worden, ja, dass das auch staatlich jetzt hier dafür gesorgt wird, dass die Leute auch in ländlichen Gebieten bald eine vernünftige Anbindung bekommen. Aber ja, ne, Sprüche und Realität, da wird noch viel Wasser dann rein runterfließen, bis das hier bis das hier eintrifft, ja. Viel Wasser dann rein runterfließen. Ist das ein akzeptabler Spruch? Ist dann belastet? Ich meine, ich hätte mal was gehört. Also falls er belastet ist, sorry. Weiß ich jetzt nicht, ne? Sorry. Tut mir leid. Jedenfalls wird viel Zeit vergehen, okay? Das ist, glaube ich, unbelastet. Es wird viel Zeit vergehen. gut. Also der Controller für Luna wird jedenfalls ja, ich würde mal sagen, sieht aus wie ein Xbox-Controller. Ja, ich glaube, das kann man durchaus sagen. Modifizierter Xbox-Controller. Nicht wie ein PlayStation-Controller, was ich natürlich sehr, sehr schade finde, aber ja, was soll's. Die Latenzzeiten sind natürlich ein großes Problem. Amazon hat eben den Luna-Controller über die quasi direkt mit dem Wi-Fi direkt mit dem Cloud-System verbunden und nicht über das Fire TV beispielsweise. Somit kann eben die Latenzzeit von 17 bis 30 Millisekunden eingehalten werden. Und das ist genau das, was ich meine. Also 17 bis 30 Millisekunden Latenzzeit für den Controller. Das ist genau das, wo jetzt echten Zockern die Tränen in die Augen kommen. Da würden die sich noch nicht mal einloggen bei diesen schlechten Daten, ja, weil sie wissen, sie wären Kanonenfutter, bei zum Beispiel bei 3D-Shootern. Ja. So sieht's aus. Nun gut, weiter geht's mit andere Sache hier, das ist vielleicht interessant, ja, jetzt hätte ich fast wieder das Buzzword gesagt, ne? Die wenigsten haben ja Amazon Echo eingestellt, als Wort, ne? Als Buzzword. Auf jeden Fall soll dieser Dienst auch Kinder an der Sprache erkennen können, auch nur in den USA momentan, ja, deswegen auch dieser Echo Dot Kids Edition. Damit werden dann, sobald, das gilt auch für die anderen Ecosysteme, sobald dieses Software-Update ausgeliefert wird, ja, dass dann erkannt wird, spricht jetzt ein Kind? Und wenn ja, dann werden bestimmte Inhalte nicht zugänglich gemacht. Ich hoffe, das kann man einstellen. Ansonsten wird es sehr, sehr schwer. Ich denke da nur an, was machen eigentlich Japaner und Japanerinnen, wenn sie dann einen Echo Dot haben? Ich glaube, die wollen dann doch ein paar Inhalte haben, aber die werden hundertprozentig als Kind erkannt. Das dürfte ziemlich sicher sein. Das meine ich nicht jetzt sarkastisch, sondern es ist eine Tatsache. Es gibt auch bei uns natürlich Erwachsene, die sich wie Kinder anhören von der Sprache her. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mal gespannt, wie die Analyse, wie zuverlässig die Analyse abläuft. Die Idee ist jedenfalls gut, meiner Meinung nach. So kann sichergestellt werden, dass eben auch jetzt dieser Echo, was auch immer, missbraucht wird, ja, von Kindern, um an Informationen ranzukommen, die eben nicht für sie gedacht sind. Ja. Auch bei normalen Gesprächen, die man führt, soll der Echo in Zukunft sich richtig einbringen, ja, und auch an richtigen Gesprächen teilnehmen. Ja, auch das finde ich interessant. Das wird sicherlich noch eine Zeit lang dauern, aber man kann in also zuerst natürlich in den USA, ganz klar, dann mit der mit dem Kommando Join Our Conversation. Und dann kann mit dem Echo, mit mehreren Personen und dem Echo zusammen diskutiert werden. Ja, das finde ich ganz interessant. Ne? In der Tat ist es so, dass es oft moniert wird, dass eben die Geräte, diese Smart Assistant Geräte oftmals nur wie ein, ja, was soll ich sagen, so wie ein Hund, ja, eben oder so, ja. Ja, ich glaube, das ist am besten der Vergleich, wie ein Hund, dem man eben Befehle gibt, ja, und fertig. Ja. Aber das ist kein Gesprächspartner, also das ist keine richtige Interaktion. Ja, es ist Interaktion, aber nicht das, was man als normale Interaktion gewöhnt ist. Ja. Also da muss noch einiges getan werden und offenbar möchte Amazon das tatsächlich angehen und hier eben so eine richtige Konversation möglich machen. Ja. Mal gucken. Wäre ja nicht schlecht. Ja. So, am Schluss unterhalten sich so verschiedenen Echos im Haus untereinander, ja, und wenn man dann, und dann ist man selbst, ne, also, ne, dann jemand, der in die Konversation hier sich einbringen möchte, ja, und vielleicht dann noch hört, so, pst, du bist jetzt nicht dran. Also, Entschuldigung, Alexa. Naja. Gut, also das ist auch interessant. Also hier, Echo Show 10 haben wir auch schon gehabt. So. Dann kommt noch was anderes Interessantes. Ende Oktober. Ende Oktober soll nämlich Samsung Pay in Deutschland starten. Man glaubt es nicht, Leute. Wahnsinn. Damit können natürlich viele Samsung-Nutzer, die kein Google Pay installieren wollen, auch eben mit Samsung Pay bezahlen. Jedes Bezahlsystem, das funktioniert, finde ich gut, perfekt. Hoffentlich macht PayPal bald auch mal direkt etwas und nicht nur über Google Pay. Ja, es geht, aber ich möchte gern direkt mit PayPal bezahlen überall. Das sollten die vielleicht auch einen Bezahlservice mal umsetzen. Ja, haben sie ja eigentlich, aber die Händler, ach, ja. Vorher sind Flutlicht. Manchmal könnte ich wirklich die Krise kriegen bei uns. Ne? In fortschrittlichen Ländern zahlt man per QR-Code mit PayPal. Fertig. Ende Gelände. aber auch Samsung Pay, ja, wird hier natürlich seine Nutzer finden. Ja? Ob Samsung Pay eben auch PayPal anbietet bei den auswählbaren Banken, kann ich nicht sagen. Ja. Das wird sich zeigen, aber es sollen einige Banken beim Start schon hier nutzbar sein. Ja. Nahezu jedes deutsches Bankkonto, sagt der Samsung-Manager Thorsten Boecker natürlich. Ne? Aber ich möchte gar kein Bankkonto nutzen. Ich habe mein Geld bei PayPal, ja, und allenfalls noch auf der Kreditkarte. Ja, mein Konto ist nur noch pro forma, weil man es halt in unserem Land braucht. Noch, leider. Ja, aber ansonsten, sag ich mal, ist es bei mir ein vorsintflutliches Relikt geworden. Ja, Bank, wo eine Überweisung bis zu 3 Werktage dauern kann. Also bitte, das ist doch 1900 irgendwas. Das gibt's doch gar nicht. Unmöglich. Nee, nee. Und wenn man dann eine Expressüberweisung haben möchte, muss man Aufpreis zahlen. Das kann ja nicht wahr sein, sowas. Nee, nee, nee, nee. Deswegen Kreditkarte, PayPal. Ja. Was anderes. Mein Konto ist schon lang geplündert. Es ist alles woanders. Adios. Ihr Banken. Naja. Gut, Hauptkonkurrent ist natürlich Google Pay, das dürfte klar sein. Ja, aber dann muss natürlich auch PayPal angeboten werden. Auch das ist, dürfte klar sein. Mal sehen, was hier alles passiert. Jedenfalls ist ja momentan ein extrem starkes Ansteigen von Zahlen per NFC und auch mit Smartphones eben zu verzeichnen. Das steigt rasant an, die Menge an Leute, die das nutzen. Vielleicht ist ja doch noch nicht Hopfen und Malz verloren hier in Deutschland. IFTTT, Leute, eine Hiobsbotschaft. Oftmals hier auch in der Community hieß oft, naja, das kannst du mit IFTTT machen, ja. Kein Problem, ja, super. Ja, immer tolle Lösung. Auch ich nutze IFTTT für einige Sachen. Tja, leider ist bald das gute, kostenlose Dasein zu Ende. IFTTT wird kostenpflichtig, Leute. Eine schlimme Nachricht. Wenn ihr nicht bezahlen wollt, könnt ihr höchstens noch 3 Aufgaben erledigen. Ziemlich schwach, meiner Meinung nach. Aber wenn ihr euch entschließt, als Privatperson einen Account bei IFTTT zu machen, macht's jetzt gleich oder lasst sein. Denn jetzt könnt ihr noch wählen. Ja, genau, ihr könnt wählen. Und zwar, wenn ihr euch bei ifttt.com/plans einloggt, dann könnt ihr sagen, ihr wollt IFTTT Pro haben. Ja, dann habt ihr unbegrenzt Applets, die ihr nutzen könnt. Und dort könnt ihr euren Preis selbst auswählen. Das steht 3,99, 5,99 und $9,99. Aber hinten ist ein kleines Kästchen. Da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr $1,99 eintippen. Das ist der Mindestpreis, was ihr bezahlen müsst. Diese Preise bleiben dann für immer. Wenn ihr aber noch wartet, sobald diese Einführungsphase um ist, müsst ihr dann den Preis zahlen, den IFTTT euch vorsetzt. Ja. Und ich befürchte, dann wird es aufgeteilt werden, vielleicht nochmal in Unlimited und in begrenzter Applet-Zahl. Ja. Und der Pro Unlimited wird dann bestimmt 9,99 kosten, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Also geht jetzt dann hin, wenn ihr es unbedingt braucht, wenn ihr sagt, nö, das brauche ich unbedingt, egal was das kostet. Jetzt kriegt das noch für 1,99. Ja. Ich bin selbst noch nicht sehr überzeugt, was ich jetzt mache. Es gibt noch andere Anbieter, zum Beispiel Conrad Connect, eine IoT-Plattform von dem deutschen Elektronikhändler Conrad Elektronik. Interessant. Also da könnt ihr vielleicht mal gucken. Aber auch die sind natürlich nicht kostenlos. Ja. 3 private Projekte ist kostenlos, 2 App-Verbindungen und für mehr müsst ihr dann als Privatkunde 4,99 € pro Monat bezahlen. Es gibt auch Zapier und Automate. Auch die haben einen begrenzten Rahmen, zum Beispiel Automate erlaubt 300 Aktionen pro Monat. Ist auch nicht besonders viel, wenn man das als so sieht, Aktionen. Ne? 300 mal Licht ein- ausschalten, ne? Und schon war es das. Und das kann sich ziemlich schnell, also wenn ihr nur 2, 3 Applets habt, dann kann sich das ziemlich schnell summieren, ja, und ihr seid ruckzuck dann über diesem Limit drüber. Ja. Von Sabia habe ich eigentlich überhaupt keine Informationen, aber tja. Es ist schon ein bisschen traurig, klar, immer nachvollziehbar ist es. Ich kann den Entwicklern keinen Vorwurf machen. Ich meine, guck mal, die haben jetzt so lange das Ganze kostenlos angeboten. Da fragt man sich sogar, wie haben die das gemacht? Ja, ich meine, irgendwo müssen die ja Geld verdienen. Und jetzt wird halt Geld verlangt. Besser, als wenn die gesagt hätten, okay, wir machen IFTTT dicht. Das wäre noch schlimmer gewesen, weil dann könnten selbst die Leute nichts mehr damit anfangen, die sagen, okay, kein Problem. Ja, die paar Euro im Monat kann ich für so einen wichtigen Dienst abdrücken. Ja. Ob es für mich wichtig genug ist, weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Ich muss mir das nochmal überlegen. Momentan bin ich eher nicht gewillt, dafür was zu bezahlen, weil ich diesen Dienst halt auch nicht so massiv nutze. Also ich würde es jetzt, es wären keine drastischen Einschränkungen für mich, wenn ich den Service jetzt einfach abschalten würde. Ja. So, dann, was haben wir denn hier noch? Ich mache jetzt noch mal ein bisschen was durcheinander hier, das, ja, genau so. Na, einfach nach der Reihe, egal. Intel hat eine Lizenz bekommen, um mit Huawei weiter zusammenarbeiten zu dürfen. So. Für mich ist das Ganze schon mehr als eine Farce, was da los ist. Also zuerst wird gesagt, okay, ne, also ja, wegen der Sicherheit keine Zusammenarbeit von US-Firmen, noch nicht mal amerikanische Technologie da verwendet werden, ja, um Chips herzustellen. Und dann gibt es Ausnahmegenehmigung, also Intel darf Chips liefern. Intel darf Chips liefern an Huawei. Also, da sieht man, dass das alles so absurd ist, ja, und dass es einfach nur dieses nicht verwenden dürfen amerikanischer Technologie. Ja, ich habe das schon mal erklärt. Ich will es nur noch mal kurz umreißen. Ja, also ihr habt eine Methode erfunden, wie ihr etwas tun könnt. Ja, also wie ihr etwas tun könnt. Nicht das Produkt, sondern nur wie ihr etwas, ein Produkt herstellen könnt. So. Und dann sagt ihr, nö, aber Chinesen dürfen das nicht nutzen. So. Ne? Mal ganz davon abgesehen, dass er als Rassist gebrandmarkt wird, aber die dürfen das nicht nutzen. Die Chinesen dürfen es nicht nutzen. So. Okay. So absurd ist es. Und genau das passiert ja. Gleichzeitig sagt ihr, ja, Moment, aber wenn ich das aber herstelle, ja, also mit dieser Methode, ich stelle das her, dann kann ich euch das schon verkaufen. Gleichzeitig sagt ihr aber, aus Gründen eurer Sicherheit, ja, dürfen die das nicht herstellen, mit den Methoden, die ihr quasi erfunden habt. Also mit eurer Technologie dürfen die das nicht herstellen. Aber ihr dürft es herstellen mit der Technologie und dürft es denen verkaufen. Und damit seid ihr dann sicherer? Alter Schwede, wie dumm muss man sein, um das zu glauben? Alter Falter! Ich kann es nicht begreifen, dass die Menschen hier nicht durchdrehen, ja, und denen mal sagen, dass die aufhören sollen mit dieser dummen Erpressung. Ja, naja, egal. Gut. Deswegen also, ne? Entschuldigung, Intel darf jetzt Huawei Chips liefern, ja. Und damit hat natürlich zumindest mal die Notebook-Reihe, die Computer-Reihe, Desktop-Computer und so weiter, hier freie Fahrt. Nämlich genau das will Huawei auch jetzt verstärkt angehen. Ja? Die arbeiten ja an einem Consumer-Desktop, den sie jetzt auf den Markt bringen wollen. Ja, das ist durchaus eine interessante Sache. Auch andere Produkte Dann haben wir auch noch die Notebooks natürlich. Auch die von Honor zählen ja mit dazu, gehört ja zu Huawei. Also ist schon eine ganze Stange an Geräten, die jetzt Huawei in diesem Segment ausliefern will, nachdem sie ja hier Smartphones ja so einfach nicht mehr ausliefern können. Es sei denn, Qualcomm bekommt ebenfalls eine Lizenz von den USA, um ihre Snapdragon-Chips an Huawei zu liefern. Dann gibt's halt die Huawei-Phones mit Snapdragon. Ne? Okay. Tja. Ich meine, stell euch mal vor, Russland wäre in der Position und würde das machen mit der Welt. Wie würde die EU da reagieren? Naja. Gut. Lassen wir das mal. Also Vivo Watch, die kommt jetzt auch raus. Die Flaggschiff-Uhr. Gott, gibt es denn das Flaggschiff von dem Schlachtschiff sagen? Ja, ich bin schon total in der Schlachtstimmung. Nein, Flaggschiff. Ja. Smartphones, okay, aber Flaggschiff-Smartwatches, das ist neu. Ja. Soll wohl heißen, dass die besonders gut ist, ja, wie auch immer. Optisch ist es für mich eigentlich eine zwar elegante, aber relativ normale Smartwatch. Die Funktionen sind auch mehr oder minder Standard. Da gibt es nichts, was jetzt wirklich herausstechend ist. Nicht die Größe, nicht das Design, nicht die Funktionen. Höchstens vielleicht, okay, es hat NFC mit drin, ob das in Deutschland zu nutzen ist. Wage ich zu bezweifeln, aber ansonsten 18 Tage Akkulaufzeit bei der großen Version und bei der 42mm Version dann 9 Tage. Auch das haut einem nicht mehr von den Socken. Ja, ist keine Wear OS Uhr, also hier ist auch nichts Besonderes. Es ist nichts Besonderes. Ja, seht ihr? Aber vielleicht ist ja das Design, das aussieht wie tausend andere Uhren, ja, für die Leute ansprechender, oder sind es die Armbänder, die stehen so im Vordergrund. Armbänder. Hey, gut. Wenn es so ist. Naja. Also, dennoch, Vivo hat jetzt eine eigene Smartwatch rausgebracht. Muss ja sein. Huami Amazfit GTR 2 und GTS 2 ist jetzt auch offiziell vorgestellt worden. Auch da ist es bei mir so gesehen und ja, gut. Ja, also wenn ich die im Shop liegen sehe, ist es sehen und gehen. Also nichts designmäßig, was mich jetzt irgendwie anspricht. Die eine hat eben so ein typisches rundes Design mit einem Glas nach außen, damit die auch möglichst gut zerkratzt. Die andere ebenso, nur dass die rechteckig ist, also eine Apple Watch Kopie. Und das war's eigentlich. Ne? Aber immerhin, da gibt es zumindest eine kleine Besonderheit, was man vielleicht hervorheben kann. Auf jeden Fall da die GPS mit an Bord. Das ist ja schon mal was. 38 Tage in einer Basic Watch Mode. Ja, auch das ist gut. Also da werden so grundsätzliche Funktionen nur genutzt. Ja, und weiß man nicht, was da noch davon übrig ist von der Smartwatch, aber okay. Wenn man in der im regulären Smartwatch-Mode ist, ist es 14 Tage. Vielleicht kann man da auch entsprechend durch Optimierung vielleicht so zwischendrin was bekommen. Wäre auch nicht schlecht. 50 Meter wasserdicht. Und dann ist eben so ein Biotracker 2PPG verbaut. Ja, und der soll eben die Herzfrequenz und die Blutsauerstoff-Levels erkennen. Ja, Auch hier ist NFC dabei für Payments, sofern das dann eben in Deutschland unterstützt wird. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Eher unwahrscheinlich momentan. Und hier soll eben die Genauigkeit bei dem Health Monitoring, also bei den Fitnessfunktionen, ja, besonders gut sein. Wie das dann in der tatsächlich aussieht, ich meine, Versprechen tun die das alle, aber das ist ja oftmals nicht unbedingt so der Fall. Der Preis ist allerdings erfreulich. Ja, also das klassische Modell kostet 162 Dollar. Das Sports-Modell kostet 146. Das ist für die GTR 2, für die GTS 2. Das ist diese rechteckige Apple-Kopie. Wenn ich das richtig weiß, ist das die S, ja, genau, GTS 2. Die kostet 146. Die gibt es in Schwarz, in Gold und in Delfingrau. Ah, ja. Okay. Ab 23. September sollten die schon zur Verfügung sein, aber natürlich nicht bei uns, ganz klar. Also, raus ist sie, aber ja. Warum ich es erwähne, ist, ich möchte durchaus mal sagen, dass die Smartwatches für Android oder ja, sagen wir mal, man kann ja nicht sagen, Android ist ja keine Wear Watch, kein Wear OS Watch, ja, also sagen wir mal, die Smartwatches an sich, ja, sind langweilig. Echt langweilig. Die T-Rex, okay, das war mal eine Ausnahme, ja, habe ich aber gesagt, ne, ist mir schon wieder ein Ticken zu alt, hat zu lange gedauert, bis er bei uns auf den Markt kam, ganz einfach. Es gibt noch andere Watches, die in Frage kommen. Wisst ihr, ich möchte mal so sagen. Vielleicht sehe ich das auch falsch, aber das Design, ja, also 90% aller Smartwatches sehen gleich aus. Das finde ich echt verrückt. Das ist doch Wahnsinn. Ich kaufe doch keine Uhr, die aussieht wie alle anderen Uhren. Also, hallo? Wisst ihr, wenn ich da mal gucke, so also wenn ich das auf normale Uhren beziehe, ja, da gibt's die interessanten Modelle sind auch wirklich interessant. Da gibt's Design Language, also eine Casio ist eine Casio ist eine Casio, ja. Und eine Fossil kann man auch eben gleich erkennen. Eine Citizen kann man gleich erkennen. Eine Seiko. Bestimmt. Ja. Aber das hier, das kommt mir so vor, als ob das so Kopien immer von der gleichen Uhr sind. Immer, immer von der gleichen Uhr. Da haben wir einmal die rechteckige, das ist die Apple Watch. Ja. Sieht genau aus wie die Apple Watch. Ja, der eine hat mal ein roter Dial, ne, ein Drehknopf, ne, der andere hat vielleicht gar keinen Drehknopf. Oh, shocking, ja, Innovation, ja, eine rechteckige Uhr ohne Drehknopf, Wahnsinn. Und das war's. Ja, und die anderen, die haben eben dieses Billiguhr-Image und ich kann es auch nicht verstehen, die sehen alle aus, als ob das so eine Uhr aus dem Kaugummiautomaten wäre. Ja. Furchtbar billig, kann gar nicht sein, sowas. Also gut, ich als Outdoor-Fan brauche natürlich eine G-Shock-ähnliche Uhr. Das ist ganz klar. Ja, also so T-Rex, Casio G-Shock, das ist so meine Sache. Ja. Und wenn dann zum Beispiel so Honor kommt und sagt, die Watch GS Pro, ja, ist so eine Rugged Smartwatch. Die erste Rugged Smartwatch von Honor. Entschuldigung, Honor hat bei mir also jede Menge Pros erstmal. Ja, also das heißt, ich als Honor und Huawei-Fan, ja, da haben die erstmal schon einen riesigen Vorsprung, Sympathievorsprung. Aber die Uhr, okay, sie sieht schon wesentlich besser aus als die Uhren, die so normal eben, wie ich jetzt eben gesagt habe, die Amazfit beispielsweise, GTR, die sieht zumindest mal etwas anders aus, ja, aber also man könnte es als Outdoor-Uhr erkennen, ja, hat auch auf dem Ring statt diesen blöden Tachymeter oder einfach nur eine 60er Skala, was meiner Meinung nach keinen Sinn macht, wenigstens noch ein Kompass mit Gradangaben. Damit kann man dann mit der Kompass-App auch tatsächlich was anfangen. Ja? Tachymeter, also Entschuldigung. Ne? Und das ist gut. Ja? Das ist gut. Aber als Rugged Smartwatch geht die eben bei mir trotzdem nicht durch für die praktische Outdoor-Benutzung, weil das Display nicht geschützt genug ist. Das ist nur minimal tiefer als der Rand. Der Rand ist aus Metall. Das Ding habe ich einmal beim Geocachen an. Und dann habe ich einen Rand mit, wo die Farbe abgekratzt ist und das Display höchstwahrscheinlich ebenso zerkratzt, weil es eben nicht tief genug unter dem Rand liegt. Eine richtige Outdoor-Smartwatch hat, könnt ihr gucken, wie eine G-Shock-Uhr aussieht, ja, ein hoher Rand. Warum? Dann ist die Chance wesentlich geringer, dass etwas überhaupt ans Display kommt. Und wenn ich mit meinem Arm, und das mache ich andauernd, in Felsspalten reingreife, ja, und rausziehe, das war der Grund, warum ich jahrelang überhaupt gar keine Uhr angezogen habe. Einmal rein, Uhr kaputt. Ja. Mit der G-Shock geht's besser, ne? Aber auch die könnt ihr sehen, wie die bei mir, da ist mal so ein Aufdruck drauf und der ist nicht tief, also tief eingraviert, sondern einfach nur drauf gedruckt. Jo, abgewetzt, ne? Innerhalb kurzer Zeit abgewetzt, geht nicht. Also, was ich damit sagen will, ich kann diese Uhr nicht anziehen für die Funktion, für die sie gedacht ist. Outdoor, Adventure, ja, und so weiter. Okay, die haben hier gesagt, hier GSM Arena hat es getestet, na, und der Tester ist vom Baum gefallen in irgendeine Grube rein, ne? Die Uhr hat es ohne Kratzer überstanden, aber der Tester hat es nicht ohne Kratzer überstanden. Da ist auf dem Wege der Besserung allerdings, ne? Ja, das sagt leider überhaupt nichts aus. Die sollten die Uhr mal einen Geocacher für ein paar Tage geben, ja, und dann wird die Sache vielleicht anders aussehen. Ja, zumindest, wenn man die entsprechenden Geocaches dann auch macht, die interessant sind. Also, nee, das geht einfach nicht. Ja. Und deswegen ist auch diese Uhr einfach nicht zu gebrauchen. Ja, meiner Meinung nach. Außerdem ist der Preis bei 250 € für die Honor Watch GS Pro, so heißt die, einfach zu teuer. Ja, also ihr merkt schon, wo das hinführt. Ja, also für 250 € kriegst du eine G-Shock-Uhr von Casio mit Bluetooth-Anbindung, Step-Tracker und allem Möglichen. Ja, und mit Solarfunktion, ja. Und etlichen anderen Goodies, was man eben von den Casio Outdoor-Uhren gewöhnt ist, ja, gewohnt ist. Und nicht eben nur 50 Meter Wasserdichtheit, weil das nämlich im Prinzip ist, oh, wer taucht denn schon 50 Meter? Nee, so ist das nicht. Da könnt ihr vielleicht 1 bis 2 Meter tauchen. Und das war's dann, ja. Sondern da sind wir gleich bei 100 Meter und mehr, ja, das heißt richtig wasserdicht, ja, da könnt ihr auch mal richtig tauchen, ja, und braucht euch keine Sorgen zu machen. Das alles gibt es eben auch schon mal für 250 €, ja, aber entsprechend halt in einer Qualität, die auch wirklich absolut für Outdoor ausgelegt ist, ja, mit entsprechenden Gläsern. Ich krieg sogar mit Saphirglas damit eine Uhr. Ja. Aber wie gesagt, allein schon die Bauweise reicht Mineralglas, weil dort eh nichts hinkommt. Ja. Diese Uhren sind dafür gedacht. Diese Uhren, ja, wie zum Beispiel eben die Honor Watch GS Pro, da habe ich eben meine Zweifel, dass die wirklich dafür gedacht sind. Das sieht mir eher so aus, als ob die entwickelt wurden und danach, okay, wir verpassen denen mal so einen Outdoor-Look. Ja, das ist wie mit diesen Fake-Militärklamotten. Die kauft ihr euch, ja, und erst beim ersten Mal cashen ist die Jacke kaputt, ne, an Dornen hängen geblieben, aufgerissen, ja, super, danke. Ja, und die echten Militärsachen, die kann man jahrelang benutzen zum Geocachen, ohne dass sie kaputt gehen. Das sind die Qualitätsunterschiede. Und so kommt es mir dann eben auch vor bei diesen ganzen Smartwatches, die angeblich ja auch für einen Outdoor-Einsatz gedacht sind. Vielleicht sind sie auch für einen Outdoor-Einsatz gedacht, aber nicht für einen Rio-Einsatz. Ne? Kann ja auch sein. Okay. gut. Google hat offiziell angekündigt, dass Android 11 auch für Android TV ausgeliefert wird. Nicht, dass wir da irgendwie einen Zweifel dran hätten, aber jetzt ist es raus. Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt kommt es. Android 11 für Android TV könnte also sicher sein. LG Wing kommt auch mit einem Preispunkt, den ich eigentlich schon befürchtet habe. Ja, das LG Wing, also das könnt ihr so einen 90 Grad ausklappbaren Schirm, ja, der wie so ein T dann das Handy formt. Ich weiß nicht, für was das zu gebrauchen ist. Man hat immer noch nicht klar gemacht, für was das jetzt überhaupt sinnvoll sein soll. Also mir fehlt da vielleicht auch die Vorstellungskraft dazu, was man damit machen kann. Ja. Also 6,8 Zoll Display, das große und 3,9 Zoll dann das kleine, das man dann eben sieht, wenn man das so aufdreht. Es wird gedreht, ne, und dann ist das so oben drüber, das Ganze. 8 GB RAM, 128 GB Storage, 256 GB Storage-Version gibt es auch. Ja, immerhin mit Micro-SD-Karte bis zu 2 TB aufrüstbar, also das ist schon mal was. Android 10 wird standardmäßig ausgeliefert, 64-Megapixel-Kamera als Hauptkamera, 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und 12-Megapixel-Ultraweit-Gimbal-Mode-Kamera. Keine Ahnung, was das ist. Die lassen sich ja immer was Nice aus einfallen hier, ne? Wie sie was nennen können, was einfach, 32-Megapixel-Kamera Front-Facing. Hier finde ich es übrigens schade, dass keine Zoom-Kamera dabei ist, aber okay. Fingerprint-Sensor im Display, interessant. USB-C, Audio, kein 3,5 mm Klinkensteckeranschluss vorhanden. Und ja, Preis, ich hab's ja schon befürchtet bei LG, ja, $940. Damit, ne, ist das Ding dann natürlich uninteressant. Also, manchmal, die lernen es nicht mehr. Ich habe mich schon so oft aufgeregt. Ich reg mich heute nicht mehr drüber auf und gehe gleich weiter zum Samsung Galaxy S20 FE. Das könnte ja mal was Interessantes werden, weil es recht günstig ist. Günstig, naja, ist relativ. Man kriegt schon sehr gute Geräte für dieses Geld. Ja. Dennoch finde ich, ist Samsung da mit dem Galaxy S20 FE, was übrigens für Fan Edition steht, auf dem richtigen Weg. Die kleinste Version mit 6 GB RAM, 128 GB Speicher kostet €633 in Deutschland. Die größere Version mit 8 GB, 256 GB Storage kostet €719 in Deutschland. Jetzt kommt wirklich das, was ich nicht begreife. Die 5G-Version, die ja eigentlich immer die Top-Version darstellt, gibt es nur mit 6 GB und 128 GB Storage und kostet €730. Also, wie jetzt? Ja. Gut, okay. Also, ja, irgendwie müssen die auch noch die viel teureren Galaxy S20 Geräte verkaufen. Das geht natürlich nicht. Ne? Also, man kann ja nicht selbst Konkurrenz machen. Irgendwo muss es ja hängen. Aber gut ist es trotzdem. Ja, für dass sie hier so einen Preis bringen. Also man kriegt ein Galaxy S20 ab 633 Euro und immerhin schon mit 8 GB, 256 GB RAM für 719 Euro. Das ist ja schon mal okay. Man darf ja nicht allzu gierig sein. Dennoch muss ich sagen, dass es Geräte gibt in dieser Preislage, die entweder bessere Leistung haben oder eben deutlich günstiger sind mit der gleichen Leistung, ja, von anderen Anbietern. Ich gucke da sehr, sehr gerade nach so Oppo, Xiaomi, ja, die sind auch schon sehr teuer geworden, aber so Oppo, ja, Realme, ja, diese Geräte. Mal gucken, was Honor noch demnächst bringt. Ja, da ist was, irgendwas höre ich da rauschen, ja, im Walde. Mal gucken. Aber wie gesagt, das sind die erfreulichen Entwicklungen zumindest mal. Das 5G kommt übrigens mit einem 865er Snapdragon-Prozessor. Bei den anderen ist es nicht ganz klar. Offenbar wird da ein Exynos 990 reingehauen werden. Okay, der hat da natürlich ein klein weniger Nachteil. Aber ich glaube, das ist nicht sehr, so relevant. Ich denke, der Speicher ist da wichtiger. Gut, Amazon haben wir schon. Ja, vielleicht noch eine Smartwatch. Die ist erwähnenswert, weil sie ein Android Wear Gerät ist, Wear OS Gerät. Und auch nur $299 Dollar kostet. Nur, naja, für eine Wear OS Uhr, ne, muss man ja schon nur sagen, leider. Qualcomm Snapdragon Wear Prozessor 4100er Plattform, ja, 1,4 Zoll Display rund. Design, ja, wie ich eben schon gesagt habe, ne, 0815 billig. Okay, ganz einfach. So eine Mischung zwischen Fossil-Knöpfen, ja, und No-Name-Gehäuse. Mit einer 60-Minuten-Skala, als ob man die unbedingt, ne, auf dem Rand braucht. Aber es ist okay, null Problemo. 454 mal 454 AMOLED-Screen, automatische Helligkeitseinstellung, Sleep Tracking, Ambient Noise Detection, was das auch immer heißt, keine Ahnung. 24 Stunden Herzfrequenzmonitor. Ja, kann euch das sagen, wenn ihr total gestresst seid, braucht mir die Armbanduhr nicht zu sagen. Weiß ich auch so, wenn ich gestresst bin. Memory 1 GB RAM, 8 GB Hauptspeicher. Blöderweise steht dort wieder ROM. Ne? Die lernen es nie. Also wirklich, ne? Aber 8 GB Storage, ja, 1 GB RAM und 577 mAh. Akku drin, IP68 getestet und Swimmingpool geeignet. Ja, also, ne, also wenn ihr in eurem Pool planschen wollt, könnt ihr das damit machen. Ne? Heißt im Umkehrschluss, tauchen lieber nett. Ne? So. Dann, ja, Preis habe ich schon gesagt. 72 Stunden soll es in diesem in diesem Hauptmodus sein. Im Basic-Modus sollen es 45 Tage sein. Da ist der Unterschied extrem groß. Keine Ahnung, was da dann ist. Eine Besonderheit ist allerdings, was mich dann doch noch interessiert. Ja, und zwar, das Teil hat zwei Displays drin. Einmal schon, wie gesagt, das AMOLED-Display, Amazon-Display, das AMOLED-Display, ja. Aber über dem AMOLED-Display ist ein FSTN-Display. Also das ist ach, man kann sagen, so ein altes Digital-Uhren-Display, ja. Und im Normalmodus wird das dann eingeblendet, ja. Sobald dann irgendwas aktiviert wird, ja, und in den Smartwatch-Modus geht, dann wird dieses Display transparent und man sieht das AMOLED-Display von unten durch. Ja. Das heißt, dass ihr always on, ja, also immer die Zeit lesen könnt, ohne dass nennenswert Strom verbraucht wird. Ja. Aber wenn ihr dann weitergehende Funktionen braucht, ja, ist das Display ebenfalls komplett da in wunderbarer, schöner Farbe und nicht nur monochrom wie eben dieses FSTN-Display. Cool. Also das ist zumindest mal eine Sache, wo ich interessant finde, ja, die TicWatch Pro 3. Ja, und eben mit Wear OS, das heißt, ihr könnt alle Apps drauf machen, Google Maps und so weiter, alles mit drauf. Sofern ihr ein Google-fähiges Handy habt, das braucht ihr natürlich dazu, also für mich natürlich interessant. Xiaomi Mi 10T und Mi 10T Pro Renderings sind aufgetaucht mit einigen technischen Daten. Nur ganz kurz vielleicht das Mi 10T Pro, das große Modell mit 5G, auch noch 6,67 Zoll FHD Plus LCD Display, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 20 Megapixel Front-Facing-Kamera, Snapdragon 865 Chipsatz mit 8 GB LPDDR5 RAM und man kann wählen 128 GB oder 256 GB UFS 3.1 Speicher. Also schneller Speicher ist auf jeden Fall vorhanden. Die Kameras sind, also eigentlich ist das Hauptteil, was aufgewertet ist zum Mi 10T. Das Mi 10T Pro 5G hat eben diesen 108 Megapixel statt 64 Megapixel Kamera drin und eine 13 Megapixel Ultraweitwinkelkamera sowie eine 5 Megapixel Makrolinse. Jupp. Ich habe noch was, hätte ich fast vergessen, wollte ich euch noch sagen, so richtig sarkastisch, ja. Warte mal hier, und zwar, jetzt mal schon gucken, ja. Oi, oi. So, mein lieber Mann. Muss ja rumswitchen. Ja, mein Sicherheitsupdate für August 2020 ist auf dem Honor View 20 eingetroffen. Ihr habt es richtig gehört. Also, auch hier muss ich sagen, jede Menge FAT, was da gestreut wird. Ja, das ist jetzt also schon fast ein Monat. Ja, schon fast ein Monat dürfte keinerlei Updates mehr am Play Store kommen, keinerlei Updates mehr mit der Firmware, nix. Und seitdem habe ich bereits zweimal Firmware-Updates erhalten. Und jeden Tag eine Fülle von Updates aus dem Google Play Store. Der ist auch noch aktiv. Also momentan alles wie gehabt. Ja. Also, tja, was soll ich sagen? Ja, die Panikmache war wohl etwas verfrüht. Das wird sicherlich irgendwann passieren, dass es dann nichts mehr gibt. Allerdings, mit den Software-Updates ist es ja auch so, wie lange wird es die Software-Updates noch geben beim Honor View 20? Weiß ich nicht. Also, das Gerät ist ja schon relativ alt jetzt. Ne? Wartet mal, das kam Anfang letzten Jahres raus. Das heißt, es ist jetzt schon bald 2 Jahre auf dem Markt. Ja, ich meine, die End-of-Update-Time ist eh bald gekommen. Von daher, momentan kann ich mich noch nicht beschweren. Ist noch gut. Okay. So, dann schaue ich mal, haben wir sonst noch was hier die Woche? Vielleicht noch das ein Kuriosum. HTC möchte ein faltbares Smartphone herausbringen. Da gibt es offenbar jetzt schon Gerüchte und möchte bis 2025 wieder profitabel sein. Ja, ist er. Ich will bis 2025 auch Millionär sein. Und es wird nicht passieren. Ich glaube, das wird bei HTC auch nicht passieren. Sorry. Jetzt ein faltbares Smartphone rauszubringen, wo die gerade bekannt sind dafür, dass die eben noch nicht alltagstauglich sind, halte ich für ehrlich gesagt ziemlich gewagt. Kann man nicht vorstellen, dass das HTC retten wird. Das sind immer noch Nischengeräte und naja. Okay, wie auch immer, können Sie ja mal probieren, ne? Von wem das wohl entwickelt ist, ich weiß nicht, weil die haben ja keine Entwicklungsabteilung mehr. Komisch. So, ich guck mal noch schnell. Ich glaube, es war zwar hier nicht viel. Drin, nein, es war bei der Community nicht viel los, deswegen sag ich, oder gar nichts los, deswegen sage ich gleich, wir gehen zur App der Woche. Und da ist es ein Spiel, das heute ist mir es angezeigt worden, dass es rauskam. Ich habe es sofort installiert und hab's als wertig befunden, ja. Dear My Cat, also geliebte Katze oder liebe Katze, ja. Liebte Katze hört sich vielleicht so schlimm an, ne? Dear My Cat ist ein beruhigendes, sanftes Spiel, wo ihr euer Kätzchen beobachten könnt, aber allerdings nicht in so einer normalen Umgebung, daheim oder so, ja, in der Wohnung, sondern nein, euer Kätzchen ist auf einer Insel ganz alleine irgendwo, ja, versteckt, oder was heißt versteckt, läuft da rum. Und kann in allerbester Animal Crossing-Manier an einem Bahnhof weitere Kätzchen einladen, ja, und ihr könnt eure Insel aufrüsten mit Gärten, Seen und viel, viel, viel, viel mehr. Und je mehr ihr aufrüstet, desto mehr Gold bekommt ihr, ja, pro 5 Sekunden, ja, und wenn ihr dann genug habt, dann könnt ihr davon wieder Sachen kaufen, ja, die dafür sorgen, dass ihr noch mehr Gold bekommt. Also die Art dieses Spiels ist eigentlich ziemlich weit verbreitet, ja, das ist so ein Level-Up-Game, ja, immer weiter aufrüsten, ja, und auch so ein bisschen, zwar nicht generell dieses Tab-Game, wo man da wild auf dem Display rumtippen muss, um mehr Kohle zu kriegen, sondern hier geht es mit Herzchen, die über den Kätzchen erscheinen. Ja, und wenn man da drauf drückt, ne, gibt es einen schönen Gong und schon kann man das Herzchen einsammeln. Ne? So, ja. Und dann habt ihr eben hier euer Freundschaftslevel erhöht mit diesen Kätzchen. Auch das ist ein Ziel davon. Und so geht es dann eben weiter. Das ist das Spiel, aber in einer schönen, ruhigen Atmosphäre, nicht hektisch, ja. Das seht ihr, das hört ihr auch dann am Soundtrack, der so vor sich hin spielt, als Piano, ne? Also man soll auch den Kopfhörer anziehen und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das schön ist. Ja. Und ja, wie gesagt, dann kann man eben auch weitere Bereiche der Insel freischalten, wenn man genug Kohle zusammen hat. Ja, ist wie im echten Leben. Wenn man genug Kohle hat, dann kann man sich auch einen Seengarten bauen lassen. Ne? So, zack, wupp, freischalten und schon ist der See da. Und schon könnt ihr dann weitere Charaktere freischalten. Ja, auch die Sprüche, die immer erscheinen, ja, die euch durch die Story sozusagen begleiten oder zumindest mal eine Story vortäuschen. Eine richtige Story gibt es eigentlich nicht, aber es sind auch diese Sprüche, die beruhigend und elegant wirken, so wie man eben sich so ein Kätzchen vorstellt. Ja? Ihr seid quasi, tja, schwierig. Ne? Also ihr seid irgendwie ein Kätzchen, aber ihr seht euch selbst irgendwie so seltsam. Ja? Aber diese ganze Atmosphäre ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich denke, dass Katzenliebhaber, zumindest ruhige Katzenliebhaber, da durchaus auch wirklich angesprochen wird. Wenn ihr der Katzenspieltyp seid, wo ihr hingeht, oh, mit der Hand so rummacht, damit die Haut und so und das cool findet, ne? Nee, das ist nichts für euch. Das sind die rabiaten Katzenliebhaber. Nee. Das hier ist die sanfte, ne? Sanfte Katzenbesitzer. Ja. Ein Blick auf das Wasser ruft Erinnerungen wach. Aus entspannten, fröhlichen Tagen. Aber Wasser mag ich immer noch nicht. Steht da zum Beispiel. Wahnsinn. Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, da ist so ein bitterer Hinterton auch dabei. Ja, es ist ein bisschen mysteriös. Vielleicht ist es aber auch eben so gewollt. Ja, denn wenn ich mir so die Beschreibung im Play Store beispielsweise angucke, dann wirkt es schon fast naja, abschreckend, ja. Können Sie ja mal schnell mal hochholen hier. So, Dear My Cat. Übrigens heißt das Spiel von Flero Games in dem Anklicktitel After Rain. Keine Ahnung. Ist auch eine Katze mit Regenschirmchen zu sehen. Hier, glückliche Erinnerungen leben stets in uns weiter. Lass uns deine Katze bei der Bahn treffen, um viele sehnsüchtige und herzliche Erinnerungen zu wecken. Das Beobachten des Alltags von Katzen hilft dir beim Entspannen. Das stimmt wohl. Katzen haben ihre eigene Geschichte und begeben sich auf eine besondere Reise. Hör dir ihre Geschichten an. Das stimmt allerdings. Jede einzelne Katze, die ihr einlädt über euren Bahnhof, hat eine eigene Geschichte, eine eigene Story. Misshandelte Katzen sind sogar auch da, ja, die dann eben jetzt Ruhe und Sicherheit suchen und hoffentlich nie wieder, ja, gequält werden oder sonst irgendwas. Ein Wahnsinn. Also man könnte fast sagen, so ein teilweise tiefgründig. Ich hoffe nur, dass die das auch wirklich ernst meinen in diesem tiefgründigen, dass da noch was, also dass sich das weiter so fortzieht, ne, und nicht nur so eine Masche ist. Und Masche, ja, da kommen wir jetzt gleich mal zum Negativen noch. Ja, also es wird wirklich sehr viel mit In-App-Purchases gearbeitet. Ja, erfreulich ist, zumindest jetzt am Anfang, gibt es sehr, sehr viel Sachen kostenlos. Ja, ihr kriegt so viele Diamanten und Gold und Sterne und was ihr alles braucht, ja, und Herzchen, ja, kriegt ihr noch und nöcher am Anfang zumindest mal, ja, so dass es Spielen erstmal Spaß macht. Wie das sich dann weiterhin zeigt, das kann ich natürlich nicht sagen. Auch da bin ich skeptisch, aber wichtig ist, dass man nicht allzu stark gezwungen wird, eben Geld auszugeben. Hier wird viel gemacht über Videos angucken. Ihr könnt Diamanten statt kaufen auch verdienen, indem ihr Videos anguckt. Ihr könnt Herzen verdienen, ihr könnt Sondersachen freischalten. Einfach nur mit Angucken von Videos. Und das finde ich ganz gut. Auch wenn das momentan immer das gleiche Werbevideo ist, was natürlich auch ein bisschen nervt. Aber ehrlich gesagt, mir egal. Ja, dann kriegt ihr schon jede Menge Sachen zusammen. Dennoch beschleicht mich so das Gefühl, als ob das halt wirklich rein ausgelegt ist dafür, dass ihr möglichst viel kauft. Denn die Preise sind ziemlich heftig. Das muss man sagen. Also wenn ich da sehe, was bestimmte einfache Dinge eigentlich kosten, so Starterpakete, ja, 7,99, da ist nicht viel dabei. Ja. Also ich gehe mal hier in den Shop da rein. Moment. Wo ist das dann hier? Genau. Also Bahnhofswärter Chichi-Paket. Also wenn ihr einen speziellen Bahnhofswärter haben wollt, ja, das ist dann Katze in Bahnhofswärter-Uniform, ist total süß, ja. Aber das ist auch alles, ist halt süß. Dabei sind halt noch ein paar Diamanten und so, ja, ein paar Herzen, ein bisschen Gold. Kostet 16,99. Oder Achtung jetzt, Zimmermädchen-Candy-Paket. Also wenn ihr eine Katze im Maid-Outfit haben wollt, ja, dann könnt ihr die auch ein paar Diamanten und so weiter, ja, und das kostet 41,99 €. Versteht ihr? Also Rockstar Eddie Lagerfeuerpaket 84,99 €. Also das ist schon, naja, sagen wir mal etwas. Etwas arg. Ja. Dann gibt es auch noch ein Abonnement für 30 Tage, 7,99 €. Dann kriegt er 50% mehr Gold, glaube ich, und 10, ach, ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, 10-mal könnt ihr was überspringen oder so. Also, ja, wirklich billig ist das nicht. Also, das muss man natürlich abwägen, aufpassen, dass man sich da nicht verrennt drin. Aber wie gesagt, generell geben die auch am Anfang zumindest schon mal was raus. Deswegen, denke ich, ist es trotzdem das wert, weil das wirklich so süß ist, so schöne, entspannende Musik, so schöne, süße Grafik. Und glaubt mir, wenn ihr dann seht, wie euer Kätzchen oder einer eurer Kätzchen, mittlerweile ist hier alles voll mit auf der Insel bei mir, und sich dann hinsetzt auf eine Bank und dann so einnickt, ja. Also wirklich toll, super gut gemacht. Flero Games bietet das Ganze an. Ich denke, das macht durchaus mal eine ganze Zeit lang Spaß. Und weil ja die Insel auch immer weiter ausgebaut wird und immer größer wird. Coole Sache. Ganz neu übrigens jetzt, wie gesagt, heute Morgen erst freigegeben worden. Heute Morgen erst erschienen. Dear My Cat. Ja, und im Play Store zu installieren, kostenlos erstmal. Ja. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und die findet ihr am Podcast-Player. Ja, draufdrücken, irgendwo, klick, geht es dann auf. Und dort findet ihr dann den Link zu der Community. Und in diesen Shownotes findet ihr auch weitere Links zu den behandelnden Themen und auch zu der App der Woche Dear My Cat. Ja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.